wenn du glaubst, die Zeit steht niemals still. Führt sich dein Weg am Ende doch zum Ziel. Wenn du glaubst, die Welt sei ewig dein, es kommt der Tag, es wird der letzte sein. Noch bin ich stark und frei von schweren Sorgen. Ich kann im Leben noch alles Schöne sehen. Ich hab den Blick dafür noch nicht verloren, auch wenn die Tage langsam von mir gehen. Der letzte Traum ist immer noch in Farbe. In meiner Welt ist immer noch Musik. Und das Gefühl, das ich vom Leben habe, es ist so groß, dass meine Seele fliegt. Der letzte Traum wird mich noch lange tragen. Er fängt mich auf, was immer auch geschieht. Es geht mir nah, viel mehr als ich vermutet. Mein Leben war ein einziges Geschenk. Es hat mein Herz mit Liebe überflutet. Ich glaube fest, es gibt ein Happy End. Der letzte Traum ist immer noch in Farbe. In meiner Welt ist immer noch Musik. Und das Gefühl, das ich vom Leben habe, es ist so groß, dass meine Seele fliegt. Der letzte Traum wird mich noch lange tragen. Er fängt mich auf, was immer auch geschieht. Der letzte Traum ist immer noch in Farbe. In meiner Welt ist immer noch Musik. Der letzte Traum wird mich noch lange tragen. Er fängt mich auf, was immer auch geschieht. Er fängt mich auf, was immer auch geschieht.